Erster Jesus sagte das. Dann sah er zum Himmel und sagte, Vater, die Zeit ist da. Dein Sohn soll dich ehren. Zweiter, du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben. Er soll allen ewiges Leben geben, die du ihm gegeben hast. Dritter, das ist ewiges Leben, sie sollen dich kennen, den einzigen wahren Gott. Und sie sollen Jesus Christus kennen, den du gesandt hast. Vierter, ich habe dich auf der Erde geehrt. Ich habe die Arbeit getan, die du mir gegeben hast. Fünfter Vater, ehre mich jetzt bei dir. Gib mir die Ehre zurück, die ich bei dir hatte, bevor die Welt da war. Sechster, ich habe deinen Namen den Menschen gezeigt, die du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir. Du hast sie mir gegeben. Sie haben dein Wort behalten. Siebter, jetzt wissen sie, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir kommt. Achter, ich habe ihnen deine Worte gegeben. Sie haben die Worte angenommen. Sie wissen jetzt, dass ich von dir komme. Und sie glauben, dass du mich gesandt hast. Neunter, ich bete für sie. Ich bete nicht für die Welt. Ich bete für die Menschen, die du mir gegeben hast. Sie gehören dir. Zehnter, alles, was mein ist auch dein. Und alles, was dein ist auch mein. Sie ehren mich. Elfter, ich bin nicht mehr in der Welt. Aber sie sind noch in der Welt. Ich gehe jetzt zu dir. Heiliger Vater, beschütze sie durch deinen Namen, den du mir gegeben hast. Sie sollen eins sein, so wie wir eins sind. Zwölfter, als ich bei ihnen war, habe ich sie beschützt. Ich habe sie durch deinen Namen beschützt, den du mir gegeben hast. Keiner von ihnen ging verloren, außer dem, der verloren gehen sollte. So wurde erfüllt, was in der Schrift steht. Dreizehnter, jetzt komme ich zu dir. Ich sage das in der Welt, damit sie meine Freude ganz in sich haben. Vierzehnter, ich habe ihnen dein Wort gegeben. Die Welt hat sie gehasst. Denn sie gehören nicht zur Welt, so wie ich nicht zur Welt gehöre. Fünfzehnter, ich bitte dich nicht, sie aus der Welt zu nehmen. Aber ich bitte dich, sie vor dem Bösen zu beschützen. Sechzehnter, sie gehören nicht zur Welt, so wie ich nicht zur Welt gehöre. Siebzehnter, mache sie heilig durch die Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Achtzehnter, du hast mich in die Welt gesandt. So habe auch ich sie in die Welt gesandt. Neunzehnter, ich mache mich für sie heilig. Damit auch sie durch die Wahrheit heilig sind. Zwanzigster, ich bete nicht nur für diese Menschen. Ich bete auch für alle, die durch ihr Wort an mich glauben werden. Einundzwanzigster, ich will, dass alle eins sind. So wie du, Vater, in mir bist und ich in dir bin. Sie sollen auch in uns sein. Dann wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. 22. Ich habe ihnen die Ehre gegeben, die du mir gegeben hast. Damit sie eins sind, so wie wir eins sind. 23. Ich bin in ihnen und du bist in mir. So sollen sie ganz eins sein. Dann wird die Welt erkennen, dass du mich gesandt hast. Und sie wird wissen, dass du sie liebst, so wie du mich liebst. 24. Vater, ich will, dass die Menschen, die du mir gegeben hast, bei mir sind, wo ich bin. Sie sollen meine Ehre sehen, die du mir gegeben hast. Denn du hast mich geliebt, bevor die Welt gemacht wurde. 25. Gerechter Vater, die Welt hat dich nicht gekannt. Aber ich habe dich gekannt. Und diese Menschen haben erkannt, dass du mich gesandt hast. 26. Ich habe ihnen deinen Namen bekannt gemacht. Und ich werde ihn ihnen weiter bekannt machen. So soll deine Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen sein. Und ich soll in ihnen sein.